Frankfurt am Main, atem hier rein, ihr kleinen Pissers da draußen. Frankfurt am Main, Offenbach am Main, gebt euch mein Bruder sein Album. Haftbefehl, ihr kleinen Pissers. Azad und Jason. Azad ist Aslan. Papa Haft ist Aslan. Jace ist Aslan. Was Pitch, was geht, Haft, fick das Biss. Ich mach den Shit für die Knastis und Asis. Was Beef, was Sachbi, sieh ab, du Spasti. Das ist Betonklassik, dein Rap ist Plastik. Azad und ich sind die Kimbo am Block King und machen Hits so wie Dimbo und Justin. Immer dope, killer Flows, jetzt bist du Spastin. Was willst du schieb, kleine Psis, Ewa Kafri. Aslak, Hessen, Deutschlands, Mafia Kafri. Kurdis, Schiebdars, Jugos, Maghrebis. Stillen, Diebstahl, P-Speed und J-Deal. Termin per E-Mail, denn Handys sind Chipsy. Knete verdienen, Haftbefehl, Schieb-Paketti. Aggressiv, kriminell, Papo-Esti. Twizzler, Zittler, tick das Kristall. Was willst du machen, Crow? Ist halt Schicksal. A-Z-A-D-B-O-Z-Z, Nordwest, direkt in dein Gehirn. H-A-F-T, Aslak, E-M-O-F. Komm dran und du stirbst. J-E-Y-Z-B-O-Z-Z, Nord. Ist die Bitches krepiert? Mehr Ramp und Beats, so wie Blanco ist die asozial. Vom Bezirk zu Bezirk. Guck, das ist B-M, Kapo, E-M, Aslak, G-Renn, Spacko. Wir brennen alles ab, O-F, Agro. F-F-M macht statt Flow, Chef, Jabbo. Wir sprengen, mach dich ab, Street Rap, Re-Edit 2.0. Shit, der dich mies blättet, schweigt, wir rollen überall euch. Hey, der weg muss es, Haze an die Decke und halt Mittelfinger hoch. Ich bitte dicke Dinger, Ficker, bis es Blitzgewitter tot. Ich bring die Killer Flows und fick dich bis er tot. Guck, ich bin dick am Toben, kick bei Strophen. All ihr Striche richtet euren Blick zum Boden. Sitz im Thron und zieh das Hoodie tief ins Gesicht. Guck, dieser Weed fettig ist, hier ist der Chief in dem Biss. Digga, Kampfpart, Anschlag am Start. Let's go, F.O., F.O., Chefs im Geschäft. Ho, Rap wie auf Crack, Depp Track, der dich weghaut. Aslak, Azad, Bendok, Blackout. A-Z-A-D-B-O-Z-Z, Nordwest, direkt in dein Gehirn. H-A-F-T, Aslak, E-M-O-F. Komm dran und du stirbst. J-E-Y-Z-B-O-Z-Z, Nord. Ist die Bitches krepiert? Mehr Ramp und Beats, so wie Blanco ist die asozial. Von Bezirk zu Bezirk. Die Straßen werden beben, das ist Frankfurt Offenbach. Du bist hart, doch mein Rap aus deinem Rap ne Fotze macht. A-J und Haftbefehl. Das ist Mucke für den Knast, Gruß geht raus an Raphael. Du bist weder ehrlich noch gefährlich, das ist unantastbar. Meine Jungs aus Frankfurt sagen zu sowas wie Dino Kachbar. Wie ne Nutte, die auf Erde macht und ständig Schwänze lutscht. Geht nicht klar, auch wenn du in deinen Videos wie ein Gangster guckst. Ich hab so viel Hass für dich, der Hass, der fließt durch meine Adern. Was für ein dummer Spaß du bist, wenn's abgeht, willst du nur palabern. Jeder trägt ne Klinge und wenn's sein muss, wird doch zugestochen. Das ist Frankfurt Straßenstyle und das Blut, das ist am Kochen. Keine Freunde, wir sind nicht mal Feinde, du bist nichts für mich. Ich muss es nicht mal sagen, jeder weiß es, was für ein Witz du bist. Glaub mir, Rap ist nichts für dich, nimm es hin. Es ist wie es ist und ich rap nur um dir zu zeigen, was für ne Bitch du bist. A-Z-A-D-B-O-Z-Z, Nordwest, direkt in dein Gehirn. H-A-F-T, Aslak, E-M-O-F. Komm dran und du stirbst. J-E-Y-Z-B-O-Z-Z,